Hallo und herzlich willkommen zum News-Podcast Nummer 9 2018, in dem wir die News vom August 2018 besprechen. Ich bin Lasse und an meiner Seite ist heute der Olli. Hallo Olli. Hallo, willkommen zu unserer kleinen Podcast-Runde. Und Bianca. Hallo Bianca. Hallo, ich begrüße euch auch zu unserer heute mal wirklich kleinen Runde. Genau, klein im Sinne reduzierte Besetzung und reduzierte News. Falls man sich jetzt aktuell den Newsblog anguckt, man muss noch nicht einmal die Seite umblättern, um alle News des August 2018 auf einen Blick zu haben. Aber ein langsamerer Monat. Wir sind ja jetzt alle in Erwartung der neuen Folgen. 52 Tage und 10 Minuten ist es jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Das weiß ich ganz genau, denn wir haben jetzt auf unserem Newsblog einen schicken kleinen Countdown, wo man sehen kann, wann denn endlich die neuen Folgen erscheinen. Und wenn ihr es also vergessen haben solltet, da könnt ihr es sehen. Naja, der August dafür etwas langsamer, wie gesagt. Kommen wir zuerst zu den News im Bereich Anime in Deutschland. Da gibt es eigentlich vor allem chronistenpflichtige News dieses Mal, denn es wurde angekündigt, die DVD Box 7. Wann die rauskommt, sie erscheint am 30. November 2018 mit den Episoden 183 bis 206, deutsche Erzählweise. Darunter sowas wie Rache verjährt nicht, Wiedersehen mit den Männern in Schwarz, Der Weg des Drachenmord in der ersten Reihe. Das sind mal richtig gute Folgen, finde ich. Das ist ein ziemlich guter Block, der zu dieser Zeit da umgesetzt wurde. Passend dazu, wenn ihr die 7. DVD-Box haben wollt, die ist jetzt vor kurzem erschienen, am 31. August, beziehungsweise heute am Tag der Aufnahme, die Box 6 mit Episoden 156 bis dementsprechend 182. Und dann ist auch noch erschienen die Blu-ray-Version von den Kinofilmen 11 und 12, die Piratenflagge und die Partitur des Grauens, mit auf Blu-ray erweiterte, verbesserte Fassung und neues Logo auf dem Cover. Für alle diejenigen, die eine einheitliche Sammlung haben wollen und jetzt die Sachen nachkaufen, da ist eure Chance. Na, die Einheitlichkeit ist ja leider dann mit dem Logo etwas verloren gegangen. Aber wenn man alle Filme auf Blu-ray statt auf DVD lieber hat, dann natürlich immer ran da. Und die größte News war eigentlich diese Woche, diesen Monat, dass ProSieben Max ein Q&A zu DetektivCon veröffentlicht hat. Sie haben ja vor längerer Zeit schon gesagt, dass sie Fragen sammeln wollen. Und jetzt haben sie es in so einem 10 Fragen Q&A in einem Artikel rausgebracht. Die Fragen sind dadurch, dass sie gesammelt haben und quasi die Fragen kondensiert haben, ein bisschen sehr wenig kritisch geworden, beziehungsweise wenig nachhakend, sondern es sind eigentlich so Standardfragen, für die ProSieben Max auch gar nicht erst hätte Fragen sammeln müssen. Aber na gut. Wir gucken uns die Fragen mal ein bisschen genauer an. Der erste Punkt, die Sprecher. Daran wird eigentlich nur im Wesentlichen nochmal gesagt, Tobias Müller ist wieder dabei, Jörg Hengstler als Guru Mori, Juliana Jakobait und Klaus-Dieter Klebsch als Ran Mori und Kommissar Megure. Frank Ciaczynski behält seine Rolle als Agatha, die er ja auch schon in Film 20 ausgefüllt hat. Jill Schulz wird Sonoko sprechen. Heiji kriegt wieder Oliver Feld als Sprecher. Und der auf der Seite als Neuzugang bezeichnet wird, ist Tanja Schmitz, die die Rolle von Ayumi übernehmen wird. Ja, keine großen Überraschungen. Das sind eigentlich alles die Rollen, wo eine Veränderung nicht zu erwarten war und auch nicht ratsam war für ProSieben Max. Außer bei Ayumi halt. Ja, und auch Professor Agatha muss natürlich geändert werden. Ja, das mit Agatha war ja auch schon dann im Vorfeld eigentlich klar, als es damals hieß, dass sich der Alte in den Ruhestand begibt. Und ja, damit war ja im Prinzip schon zu rechnen. Das war ja jetzt keine Überraschung. Die größere Überraschung war ja dann halt, dass Yuya Mainen Ayumi abgibt. Sie hat ja die auch in den Kinofilmen gesprochen und damit, das ist ja die Frage, die jetzt so unter den Fans kursiert, ob sie halt auch, ja, in den Filmen die Rolle halt auch entsprechend abgibt. Dazu wissen wir momentan aber noch nichts. Muss man sehen. Ich habe Tanja Schmitz jetzt ehrlich gesagt nicht so sonderlich gut im Kopf als Synchronsprecherin. Aber wir hatten in der Laufe der Serie ja schon viele Umbesetzungen, die mal mehr und mal weniger gut ausgegangen sind. Aber wir hoffen natürlich einfach mal das Beste, dass Karin Lehmann weiß, was sie da tut. Ja, ich denke mal schon. Also, Conan ist ja so mit ihr Herzstück, muss man sagen. Sie hat ja auch viele Kontakte zu den ganzen Sprechern und das hat sie auch bei Episode 1 unter Beweis gestellt, wo sie ja auch wirklich fast alle alten Sprecher wirklich rekrutiert hat und dann wir da viele alte Stimmen wie gewohnt hören und ja jetzt auch hören. Von daher denke ich mal, wird die Auswahl gut getroffen sein. Wie es dann genau wird, das werden wir dann erfahren am 22. Oktober. Habe ich mich jetzt vertan? Nein, ne? Und das ist ja, hat ja echt lang gedauert, bis neue Folgen gekommen sind. Und passend dazu ist auch Frage 2 gleich. Wie kam es zu den neuen Folgen und wieso hat es so lange gedauert? Wo im Prinzip nichts Interessantes drin steht, außer, ja, das dauert halt mit der Lizenzvergebungsverfahren und wir wollten das alles richtig machen. Sie beziehen das auch nur hier bei ProSiebenMax auf die Periode, in denen jetzt Detektiv Conan seit Ende 2016 schon auf ProSiebenMax läuft und nicht auf irgendwelche Perioden davor. Deswegen ist diese Antwort viel Blabla. Die wichtigsten Fakten aus dieser Antwort sind: ProSiebenMax ist da federführend mit der Synchronisation. Sie arbeiten zusammen mit Kaze für die DVD-Veröffentlichung und synchronisieren wird das Studio Oxygen. Aber das wussten wir ja auch alle schon vorher. Ja, ich finde in dem Zusammenhang den Punkt interessant halt, dass, ja, wie gesagt, dass sie mit Kaze zusammenarbeiten und dass halt die DVD-Veröffentlichung geplant ist. Von daher, ja, kann man ja eigentlich nur darauf spekulieren, dass die DVD-Boxen auch weitergehen werden. Ja, also das haben wir natürlich auch den guten Verkaufszahlen zu verdanken, weil Kaze hat schon immer gesagt, verkaufen sich die Boxen gut, würden sie sich beteiligen an den neuen Episoden. Und für ProSiebenMax war es natürlich wichtig, dass die Episoden angesehen werden bei ihnen. Und es scheint geklappt zu haben. Und die Folgen sind recht teuer. Deshalb glaube ich sogar, war eine Zusammenarbeit halt die beste Lösung, auch rein finanziell. Aber das kommt uns selber ja auch nur zugute. Und es hieß ja auch immer von Kaze, ja, wir wollen einen TV-Partner. Und der Sender hat immer gesagt, ja, wir wollen einen DVD-Partner. Ja, jetzt haben sie beides, was sie wollen. Die Frage ist natürlich nur, wie das aussieht mit der Veröffentlichung der Boxen, ob Kaze jetzt einfach die Boxen weiterfährt, bis man irgendwann bei den neuen Folgen angekommen sind. Oder ob sie irgendwann sagen, ja gut, dann bringen wir jetzt doch schon mal vorher eine Box mit den neuen Folgen raus, weil die sind gerade aktuell. Ich vermute wahrscheinlich eher Ersteres. Das würde dem langsamen Veröffentlichungszyklus von Kaze vermutlich mehr entgegenkommen. Das denke ich auch, weil sie können ja jetzt, sagen wir, wenn die jetzt die neuen Folgen starten, können sie ja die dann im Prinzip auch nicht gleich alle auf DVD pressen. Erstmal müssen ja ein paar Folgen auch im ProSieben Max gelaufen sein, weil es bringt ja sonst nichts, wenn irgendwie drei Folgen gelaufen liefen und dann bringen sie die Box raus, wo 20 Folgen drauf sind. Dann müsste ja keiner mehr die Folgen im Fernsehen gucken. 30 Folgen auf einer Box, das sind auch nur 6 Wochen, ne? Die auf ProSiebenMax dafür laufen müssen. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, ja, ich denke mal, es würde aber auch keinen Sinn machen, quasi dann erst die Box rauszubringen, dann erst die anderen. Also, ich persönlich würde mir auch eine chronologische Veröffentlichung wünschen. Ich glaube, das machen sie aber auch so. Also daran haben sie sich ja auch schon immer gehalten und direkt neue Folgen auf DVD zu veröffentlichen, während sie noch nicht gelaufen sind, ist ja generell so ein Marketing-Ding, dass das keiner macht. Also es hat auch vorher noch woanders keiner gemacht. Wieso sollten sie das jetzt bei Conan so machen? Und naja, wenn man die per DVD kaufen könnte, heißt es natürlich nicht, dass keiner sie mehr im Fernsehen sehen will, weil ein wirklich sehr großer Teil der Conan-Zuschauer, gerade die Jüngeren, sich nicht mal eben eine DVD-Box leisten können. Sie sind ja schon nicht allzu billig. Klar würden ein paar Zuschauer wegfallen, aber das wird so nicht passieren. Da gehe ich von aus. Apropos Dinge, die speziell so bei Conan sind. Frage 3 nach dem alten Stil. wo am ersten Satz gleich die Frage, rhetorische Frage zurückgestellt wird: Was wäre Directive Con ohne die Sprücheklopferei? Und dann in der Frage wird im Prinzip bestätigt, dass das gesamte alte Team, Karen Lehmann, etc., wieder verantwortlich ist, die auch für die Synchronisation der Kinofilme verantwortlich ist. Ich persönlich muss ja ganz ehrlich sagen, mir ist das natürlich früher nicht aufgefallen, aber seit ich die Serie jetzt auch auf Japanisch ein bisschen besser kenne, finde ich teilweise auch in der frühen Folgen ein bisschen störend, dass die deutsche Synchronisation immer noch so ein Tick mehr flapsig ist. Das findest du störend? Ja, in Szenen, wo es im Japanischen auch schon witzig sein soll, das wird im Deutschen dann noch mehr, ist dann noch übertriebener. Und manche Sachen, die im Japanischen einfach normal sind, werden dann im Deutschen irgendwelche flotten, flapsigen Sprüche nebendurch, weil man nicht immer die üblichen japanischen Floskeln gleich übersetzen möchte, scheinbar. Was ich manchmal schon so ein bisschen, inzwischen so ein bisschen so lala finde, ehrlich gesagt. Bei den Kinofilmen war das nicht so schlimm, aber bei Episode One im Kino dachte ich mir auch teilweise so, einen Spruch mal irgendwie da jetzt noch einen coolen Spruch reinhauen zu müssen oder einen witzigen Spruch, weiß ich nicht, ob das nötig war. Also stimmt, aus der Sicht betrachtet, wenn man die Originalfolgen kennt und man merkt, in Deutschland ist das irgendwie noch ein bisschen witziger gestaltet, auch an Stellen, wo vorher keine witzigen Sprüche waren, ja, dann ist das auffällig und es kann auch störend sein, weil ich finde, das verändert minimal die Charaktere. Also die haben auf Deutsch, das sagte, das wurde ja in dem Interview auch gesagt, dass halt die Synchronsprecher oder das Team an sich, die Drehbuchschreiber, die formen quasi die Charaktere. Und das stimmt tatsächlich. Dadurch, dass die eben ihre eigenen Sprüche bringen auf Deutsch, die es auf Japanisch nicht gibt, sind die Charaktere minimal anders als im Japanischen. Und wenn du die im Japanischen ernster kennst, kann dich das natürlich stören. Ich persönlich bin da so gegenteiliger Meinung. Ich finde es lustiger auf Deutsch, ist es natürlich auch. Und ich mag es halt auch so lustig. Ich mag es, wenn es ein bisschen lockerer ist. Auf Japanisch ist es halt deshalb nicht so, weil die Sprache und die Kultur an sich das auch gar nicht so hergeben. Das größte Beispiel da, wo das Charakteren Eigenarten hinzugefügt wird, ist vermutlich durchgängig das Mausebein von Kogoro, wo sich, ich glaube, da denken Leute heutzutage immer noch, das ist auch im Japanischen so. Das ist aber nicht so. Im Japanischen benutzt er keinen Kosenamen. Nee, ich glaube, er sagt immer Müsseme, was so viel heißt wie meine Tochter. Nee, er sagt einfach nur ran. Also wenn er unpersönlich von ihr spricht, sagt er meine Tochter ran einfach, aber er spricht sie ja mit Mausebein auch direkt an. Und im Japanischen ist es nicht irgendwie Rantan, Ranachi, sondern einfach nur ran. Stimmt. Ja, das mit Ja. den Kosenamen ist, glaube ich, so typisch deutsches oder europäisches Phänomen. Also hier spricht man sich ja öfter mal irgendwie auch in Beziehungen eher weniger mit Namen als mit irgendwelchen Kosenamen an. Die Japaner siezen sich ja auch oder sprechen auch manchmal auch jüngere Leute beim Nachnamen an. Ist nicht oft der Fall, aber gleich bei der Episodenbesprechung wird das auch noch einmal aufgegriffen. Das Nachnamen ansprechen. Japanisch versus Deutsch ist auch das Thema der vierten Frage, nämlich was wird mit den Intros passieren, wo wir jetzt die Bestätigung bekommen, dass es keine deutschen Intro-Songs geben wird. Traurig, traurig. Ich finde es komisch, in der Antwort steht, hier scheint die Hälfte der Fans das Original zu bevorzugen, die andere Hälfte eine deutsche Version. Da frage ich mich, wo ProSieben Max das hernimmt, weil wenn ich auf Facebook oder auf unser eigenes Forum oder sonst irgendwo gucke, sagen die meisten Leute, ja, Deutsch ist geil, wenn es Japanisch ist, auch nicht schlimm, aber deutsche Intros wären schon cool. Vielleicht haben die einfach unter sich gefragt, also ganz privat, Conan-Fans, die sie kennen. Und da gibt es viele, die sagen, ja, komm hier, Original ist am besten, nehmt die japanischen Lieder. Kenne ich auch einige von. Und dann gibt es aber auch wiederum viele, die sagen, nee, ein deutsches Intro gehört dazu bei einer Zeichentrickserie in Deutschland. Ich finde es auch schade, aber anscheinend besteht ja kein Vertrag zwischen ProSieben Max oder Kase und Toyko, die früher ja die Aufnahmen gemacht haben. Und wo auch immer Toyko die Rechte her hatte, die Songs auf Deutsch zu vertonen, die ja auf Japanisch stinknormale Chartstürmer sind. Das sind ja gar keine Songs speziell für die Serie entwickelt, sondern das ist einfach nur Werbung. Der Song läuft bei Conan als Titellied auf maximal eine Minute runtergeschnitten und wird später dann veröffentlicht. Und dafür Rechte zu kriegen, ist schon, glaube ich, schwierig und wahrscheinlich auch unheimlich teuer, sodass man das heute nicht mehr machen möchte, weil anscheinend die deutsche Vertonung eben noch teurer wäre, als sich die Rechte für das Original Japanische zu holen. Dann ist ja noch die japanische GEMA, muss man sich ja auch noch mit rumschlagen. Die JSAG heißt die. Und was natürlich auch einfach noch allgemein ist, man muss das natürlich ganz auf Deutsch auch alles machen und da Arbeit investieren, um das zu übersetzen und einzuspielen. Genau, ich glaube, das ist es, weil rechtemäßig sind sie ja an den Originalsongs schon mal dran. Nur die Frage, ob man die auf Deutsch übersetzen darf, ob das wieder extra kostet. Klar, das Übersetzen ja und das Produzieren aber. Ja, und Veröffentlichung, da muss man es ja auch noch in Deutsch bei der GEMA anmelden. Und das alles. Ich finde diesen Satz, wir haben uns dazu entschieden, anders als früher die Originalsongs beizubehalten, finde ich so, ja, Zwinker, es war euch einfach erstens zu aufwendig und zweitens zu teuer insgesamt. Für nicht genug, was da zurückkommt. Im Endeffekt. Weil viele Fans inzwischen, weil andere Anime das auch machen, dass sie keine deutschen Songs mehr machen, aus denselben Gründen, zu teuer, zu viel Aufwand, nicht groß genug die Zielgruppe. Und zweitens ist die Zielgruppe inzwischen einfach nicht mehr das RTL 2 10- bis 14-jährige junge Jugendliche / noch Kinderprogramm, sondern jetzt ja ist Anime ja eine deutlich ältere Zielgruppe. Also diese ominöse Zielgruppe 18 bis 29, glaube ich, ist ja im Werbesprech diese Zielgruppe. Und die ist weniger darauf angewiesen, dass man den Intro-Song auch versteht. Ja, denen ist das eher egal, oder? Man muss auch sagen, durch 10 Jahre Flaute bei RTL 2 sind wir auch schon dran gewöhnt, unsere Animes im Original anzugucken und finden die japanischen Songs mittlerweile auch total super. Zum Großteil, würde ich sagen. Und von daher ist uns das egal. Aber ja, wahrscheinlich sind wir auch die größere Zielgruppe jetzt, die 18- bis 30-Jährigen. Aber es gibt durchaus auch noch viele Schüler, die ProSieben Max gucken und auch sich dann wieder neu in Conan einfinden. Aber die wachsen halt damit auf, dass die Openings jetzt alle auf Japanisch sind. Wir sind ja damals noch anders aufgewachsen. Bei uns musste immer alles auf Deutsch sein früher. Wenn wir schon bei Sachen sind, die es zu übersetzen gibt, dann in Frage 5 wird gefragt, wie werden die Texte im Bild übersetzt, was einfach gleich sein wird wie vorher. Man wird die japanischen Texte nicht ersetzen, wie das bei manchen Serien der Fall ist, sondern man wird es untertiteln mit einer Einblendung, was da jetzt gerade im Bild zu sehen ist, was da steht, zum Beispiel auf Fernsehern oder sowas oder irgendwelche Werbeschilder. Und die größte Änderung ist hier, dass sie jetzt ein normales Schriftbild verwenden werden und nicht, wie sie selber hier im Artikel steht, nicht keine Schrifttype mehr, die an ein China-Restaurant erinnert. Was ich sehr gut finde. Also die Schrift war mir tatsächlich immer egal. Ich weiß, sie ist von Land zu Land anders. Für mich hatte sie irgendwas typisch Conan-mäßiges. Die war halt immer so und war halt immer da. Mir ist es total egal, wenn die jetzt anders aussieht. Wahrscheinlich würde es mir auffallen und ich denke dann so, da haben sie was dran verändert. Aber naja, ist deren Entscheidung. Ich fand das mit dem China-Restaurant aber gar nicht so doof. Ich meine, die Serie spielt ja in Asien. Gibt dem Ganzen noch so ein bisschen einen asiatischen Touch. Also mir war jetzt der Untertitel auch persönlich nicht so wichtig. Für mich war eigentlich nur wichtig, dass ich lesen konnte, was da steht. Und wenn es nicht die zu krasseste Schriftart ist, dann habe ich da auch absolut kein Problem damit. Also ich bin da vollkommen offen. Dann Frage 6, wie werden die Folgennamen übersetzt? Hier orientieren wir uns stärker am japanischen Originaltitel als bei den ersten Folgen. Punkt. Ein Satz als Antwort. Jetzt möchte ich aber mal kurz runterscrollen auf Frage 9, wo nämlich steht, dass Folge 334 den Titel tragen wird, der stumm zurückgelassene Beweis Teil 3. Und wir wissen ja, im ersten Synchronskript, was damals veröffentlicht wurde, als es angekündigt wurde, haben wir ja schon die erste Seite da gesehen, wo damals hieß der Fall noch, hieß die Folge noch sehr stark am japanischen Original gehalten, Kontakt mit der schwarzen Organisation, die Verbindung. Wieder, so heißt die Folge auch im Japanischen. Und das finde ich nur, ich fand das jetzt irgendwie lustig, dass in diesem Artikel hier steht, wir werden uns stärker am japanischen Originaltitel orientieren und dann gleich drei Fragen später, ja, wir haben bei der ersten Folge den Titel komplett geändert und machen da unser eigenes Ding. Weil das ist nämlich so, die ersten beiden Folgen, 332 und 333, ist der stumm zurückgelassene Beweis Teil 1 und 2, auch im Japanischen. 334, 35, 36 ist dann Kontakt mit der schwarzen Organisation, Teil 1, 2, 3, beziehungsweise im Japanischen haben die immer solche Titel, Verbindungsteil, Konfrontationsteil, Auflösungsteil, aber es sind Teil 1, 2, 3. Und dass jetzt der erste Teil des neuen Dreiteilers zum dritten Teil eines eigentlichen Zweiteilers gemacht wird, hoffe ich mal, dass da Kevin irgendwie ganz schnell irgendwelche Leute angerufen hat, dass das irgendwie noch geändert wird, weil es stand ja im ersten Skript noch anders drin. Ja, vor allen Dingen, es passt auch überhaupt nicht zusammen. Also, es ist ja im Prinzip, der stumm zurückgelassene Beweis ist ja das mit dem Itakura-Fall und der ist ja jetzt quasi abgeschlossen. Da geht's ja dann jetzt, wie schon gesagt, mit einer neuen Geschichte los, die halt mit den Männern in Schwarz zu tun hat und da wäre es eigentlich auch nur passend gewesen, irgendwas mit einem Titel mit den Männern in Schwarz zu nehmen. Also, finde ich auch sehr unpassend gewählt, muss ich sagen. Also, habe ich auch die Hoffnung, dass man da vielleicht noch was dran drehen kann. Ja, so stark. Das ist natürlich für ProSiebenMax auch ungünstig, weil man muss schon sagen, so stark verknüpft, wie diese beiden Fälle miteinander sind, ist Con sonst eigentlich nie. Con ist ja sehr episodisch und dass das wirklich so stark ineinander greift, passiert ja ganz, ganz, ganz, ganz selten im Manga. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, das ändert sich noch verglichen zu der Webseitenfassung, die jetzt hier steht. Frage 7, was geschieht mit der Werbeunterbrechung? Im japanischen Original wird die Werbepause mit einem Flug durch eine Drehtür angekündigt. Olli, du kennst ja auch diese Tür, die immer bei dem Japanischen mit drin ist. Und die kennen wir ja auch aus dem Deutschen vom Titel am Anfang. Ja. Ist es dir jemals in den Sinn gekommen, das als eine Drehtür zu bezeichnen? Nein, das ist keine Drehtür, das ist eine Schwenktür oder eher passenderweise, wie ich finde, es ist eine alte Schlosstür, also weil es ja eine altertümliche Tür aus Holz ist. Ein Tor, dachte ich immer. Ja, ein Schlosstor, dachte ich immer. Ja, genau, ein Tor und Tür und ja. Ich glaube, da hat einer einfach den richtigen Begriff nicht gefunden. Diese Animation wird entfernt. Schließlich haben wir auch keine Werbepause. Die war aber auch vorher gar nicht drin im deutschen Anime. Da bin ich erstmal stutzig geworden, weil als ich das letzte Mal ProSiebenMax geguckt habe und da eine Con-Folge geguckt habe, gab es da durchaus schon eine Werbepause in der Mitte. Und jetzt scheinbar nicht mehr. Ja, also ich persönlich sehe die Folgen online in der Mediathek und da sind sogar zwei Werbepausen mit drin. Also sie werden nicht zweimal die Tür da reinhauen, das ist klar, aber Werbepausen sind da durchaus schon vorhanden. Also ich finde, da könnte man mal was dran drehen, dass man die Werbepausen wenigstens einheitlich hält. Da kommen halt eben mehrere Werbeblöcke im Internet und zwar dahin, wo die Tür gewesen wäre. Wäre ja passend. Aber nein. Ich bin mal gespannt. Also ich hoffe, dass der Anime dann wenigstens im Fernsehen ohne Werbeunterbrechung durchläuft, wenn die Tür schon weg ist. Weil ich finde, die Tür lässt das wirklich immer gut ausklinken und wieder einklinken, wenn die Folge kurz aufhört und wieder anfängt. Wenn du aber mittendrin so einen Cut hast. Klar, der Cut kommt nach dem Ende einer Szene, aber das nervt total. Ja, es ist auch absolut unpassend quasi, wenn da jetzt gerade Conan irgendwelche Gedanken äußert, dann plötzlich kommt jetzt das neue Super-Eis von sonst wem, ich wollte jetzt keinen Namen nennen, und es ist mit dieser Tür als Aus- und Einschwung, das ist wesentlich besser, weil das reiß dich nicht so aus der Episode von jetzt auf gleich, sondern du weißt, aha, jetzt kommt Pause. Also es ist besser fürs Gemüt der Zuschauer. Also wenn Posimax da jetzt eine Werbung bringt, dann würde ich denen, wenn ich jetzt ein Fan wäre oder ein Zuhörer, dann würde ich denen auf Facebook mal eine Nachricht schreiben und sagen, hier, aber hier in diesem 10 Q&A stand doch drin, dass ihr keine Werbepausen macht. Ja, man kann sie auf jeden Fall freundlich darauf hinweisen und sich über diesen Widerspruch, wenn er denn eintritt, wundern. Apropos Dinge, die rausgeschnitten werden, Frage 8. Werden die Folgen geschnitten oder ungeschnitten sein? Und hier steht eine sehr lange 3-Absatz-Antwort. Und das Fazit daraus ist, nö. Und das weitere Fazit ist, mussten wir bisher nicht, werden wir in der Zukunft nicht, weil nichts beanstandet wird von der FSK. Wenn es irgendwas geben sollte, dann hoffen wir, dass wir es später ins Programm verschieben, ohne Schnitte auskommen können. Aber wir glauben nicht, dass das irgendwann der Fall sein wird. Yay! Ja, wäre ich auf jeden Fall stark dafür, weil, ja, man kennt es ja von den alten Episoden, also wenn man die Originalepisoden aus Japan irgendwie kennt oder auch hier den Manga kennt und dann bestimmte Szenen beim Anime erwartet und dann sind die plötzlich nicht da, dann ja, beim ersten Mal denkt man dann noch, ja, okay, ist halt nicht da, da haben sie halt aufgrund der Laufzeit irgendwas kürzen müssen, aber wenn man dann halt mal die ungeschnittenen Anime-Episoden gesehen hat, auch hier in Deutschland war das ja schon möglich, dann denkt man plötzlich, Moment mal, da gibt's ja doch was. Dann will ich das aber auch immer sehen. Von daher freue ich mich sehr, dass es weiterhin ungeschnitten bleibt und ja, ich hoffe, es tritt auch so ein. An dieser Stelle, wo wir gerade von Schnitten reden, ich möchte immer wieder empfehlen, wer das noch nie gesehen hat, dass man sich mal auf schnittberichte.com anguckt, die Fernsehfassung von den Filmen, die RTL 2 damals ausgestrahlt hat. Da kann man sich mal angucken, wie schlimm Schnitte sein können. So schlimm war die TV-Fassung nie, aber es ist mega lustig, wenn ihr es noch nicht kennt. Schnittberichte.com, einfach mal die Conan-Filme, die auf RTL 2 liefen, mal nachgucken, was die da so dran rumgewerkelt haben. ProSiebenMax macht weder an der TV-Serie was und die Filme, haben wir damals auch drüber gesprochen, liefen auch unzensiert. Perfekt. Dann die unweigerliche Frage, wann geht's los? Am 22. Oktober. Danke. Das 10. könnt Frage. Ihr auch auf dem Newsblog sehen. Richtig. Und sie sagen, sie wissen noch nicht, ob sie 332 und 333 vorher nochmal zeigen können, wie es Fans vorgeschlagen haben. Mal schauen. Fände ich auch schön, aber wenn es nicht geht, dann geht's eben nicht. 10. Sind weitere Synchronisationen geplant? Fazit ist, wenn es gut läuft, ja. Mal schauen. Wir sind geduldig. Frühjahr, wir haben jetzt erstmal ordentlich Folgen und wenn es gut läuft, dann machen wir auch mehr und es dauert auch keine 12 Jahre. Ah, hier werden die 12 Jahre angesprochen. Ja, und der nächste Satz, finde ich, ist auch wichtig, weil sie ja da auch sagen, dass sie bereits bei anderen Serien auch mit Synchronisationen beschäftigt sind, wie jetzt zum Beispiel mit Hunter x Hunter, was ja jetzt im August gestartet ist. Insgesamt ein bisschen viel schön rundgelecktes PR-Blabla an vielen Stellen, aber die ein oder andere nützliche Information war ja auch drin und hey, immerhin haben sie überhaupt ein Q&A gemacht. Manche machen das ja überhaupt gar nicht. Das ist doch immerhin schön. Gut, kommen wir zum Manga in Deutschland Segment, wo wir auch nur eine News haben, nämlich der gute Kevin hat ziemlich früh ein Vorschau-Exemplar für Band 94 bekommen. Und in Band 94 waren im japanischen Original, war damals groß angekündigt, zum zweiten Mal überhaupt in einem Conan-Band Farbseiten enthalten. Das erste Mal war ja Band 84, damals zum 20. Jubiläum des Manga. Und dieses Mal ist für Kapitel 1000 die entsprechenden Farbseiten mit enthalten. Und die hat uns Kevin kurz mit 2 Screenshots vorgestellt. Und ich muss sagen, ich bin ein kleines bisschen unglücklich über diese Farbseiten im deutschen Band. Nämlich, wenn man sich das ansieht, wir sind ja hier alle drei im Besitz des japanischen Bandes mit Farbseiten, nicht wahr? Ja. Ja, und das ist richtig. Ja, und wir haben uns damals auch Band 84 gekauft mit den deutschen Farbseiten. Ja, klar, mit dem 2 waren es, glaube ich, ne? Also. Ja. Mit am Anfang eine normale Seite und eine Doppelseite, wie Genau. immer. Was ich ziemlich störend finde, ist, wir sehen ja auf der Webseite die Kapitelnamen und ich finde, es sieht richtig billig aus, dass die Namen und der Fall 8, die scharlachrote Decke, dass das einfach so in Schwarz auf das Bild geklatscht wurde, ohne eine weiße Umrandung. Ich finde das schlecht leserlich und insgesamt irgendwie ein bisschen hässlich. Und vor allem die Schrift ist auch noch durchsichtig. Das heißt, man kann Zeichnungen unter der Tinte von der Schrift erkennen. Was in meinen Augen ein bisschen billig raufgeklatscht wirkt. In Band 84 damals war die Schrift nicht durchlässig und es war alles weiß umrandet, so wie es auch im japanischen Original ist. Da sind die Schriftzeichen auch weiß umrandet und nicht einfach so raufgeklatscht. Ja, das stimmt. Mir ist erstmal die weiße Ja, Umrandung hebt gar nicht sich ein bisschen aufgefallen in mehr dem ab Japanischen, dadurch, ne? aber ja, du hast recht, das hebt sich einfach ein bisschen besser ab, das ist leserlicher. Wenn man ein bisschen ranzoomt in dem Screenshot von der Seite mit dem Dialog, da sieht man schön an dem Daumen am Handy, dass man die Linien darunter sehen kann und die Zeichnung. Und was ich dann noch unglücklich finde, ist, wenn man das Bild sich mal anguckt, dann sieht man ja unten im letzten Panel einen Soundeffekt. Und der ist im Deutschen werden ja normalerweise die Soundeffekte bei Con entfernt, die japanischen, und die deutschen komplett hängeschrieben. Piston. Manche Manga machen das ja so, dass sie dann irgendwie die daneben schreiben, aber hier in diesen Farbseiten haben sie es jetzt so gemacht, indem sie klein, fast schon alibimäßig in das japanische Schriftzeichen so einen billigen deutschen Schrift reingesetzt haben, was auch irgendwie unglücklich aussieht. Ja, ist irgendwie so ein bisschen doppelt irgendwie. Also ja, muss man sich daran gewöhnen oder nicht? Also Ich finde das schade, weil EMA hat es bei Band 84 deutlich besser hinbekommen. Und ich finde, das sieht ein bisschen billig aus. Ist natürlich kein Grund, jetzt zu sagen, ich boykottiere den Band oder irgendwie sowas, aber ein bisschen schade fand ich das schon beim ersten Ansehen. Ist mir auch sofort ins Auge gesprungen, leider. Vielleicht gucke ich auch zu kritisch hin. Ein positiver Aspekt ist aber, wie Kevin auch in seiner Vorschau geschrieben hat, die Seiten sind nicht wie im Band 84 matt, sondern diesmal glänzend, was wohl ein deutlich. Dies sorgt für ein deutlich hochwertigeres Aussehen, das sich auch haptisch deutlich widerspiegelt. Danke, Kevin, für diese ausführliche Beschreibung davon. ja, das hat man tatsächlich nur im deutschen Band. Wenn ich jetzt durch den japanischen blätter, fällt es mir schon schwer, die Farbseiten zu finden, weil die auf dem gleichen Papier und in Nichtglanz gedruckt sind, wie halt der Rest des Mangas. Im Gegensatz zu dem deutschen dann. Man muss vielleicht nochmal sagen, für Leute, die noch nie einen japanischen Band in den Händen hatten, die japanischen Bände sind ein bisschen kleiner als die deutschen Bände und das Papier ist deutlich, deutlich minderwertiger. Also japanische Manga-Papierqualität, wenn man an die deutsche gewöhnt ist, ist schon ein bisschen hart, weil die drucken auch wirklich sehr billigen Papier, deswegen kosten die Manga da auch fast nichts. Ja, das ist ja so eine Art Zeitungspapier, sag ich mal, irgendwie Es so. ist nicht ganz so schlimm wie die Shonen Sunday, finde ich, aber Die Shonen Sunday, die ist ein auch das wieder. Telefonbuch. Richtig, das sind Telefonbücher. Und es ist auch so in Japan, falls man das nicht kennt, diese Manga-Magazine, die sind wirklich massig gedruckt, billiges Papier, teilweise auch andersfarbiges Recyclingpapier, was auch wirklich so gedacht ist, man soll es kaufen, lesen und dann irgendwann wirklich wegschmeißen und recyceln lassen. Und wenn man eine Manga-Serie toll findet, kauft man sich die Bandveröffentlichung. Die ist ein bisschen Genau. besser. Nach deutschen Standards aber ziemlich mies. Und man. Was natürlich auch immer, das Papier ist sehr dünn und irgendwie blöd und man sieht auch sehr gut, an manchen Stellen kann man auch durch das Papier durchsehen und die andere Seite quasi durchsehen, was in deutschen Bänden einfach so nicht der Fall ist. Das heißt, die Farbseiten sehen bei uns vermutlich insgesamt haptisch und allgemein schöner aus, natürlich, wenn da Ja, nur nicht dieser ist. Schriftzug wäre. Na gut. Macht den Manga auch ein bisschen teuer, wobei ich glaube, das macht es echt nicht wirklich aus. Ich glaube, der Grund, warum der deutsche Manga etwas teurer ist, ist natürlich wegen der höheren Mehrwertsteuer und wegen der Übersetzung natürlich. Hier sind zwei Verlage an dem Gesamtmanga beteiligt. Erstmal der original japanische Manga mit seinem Verlag und den Autoren quasi, Gosho und seinen Helfern. Und wenn man das nimmt, das Paket an sich, und nach Deutschland nochmal bringt, dann ist wieder noch ein anderer Verlag dafür zuständig, der sich erstmal Rechte kaufen musste, der Übersetzer beauftragen musste und so weiter. Das macht die Manga natürlich deshalb wesentlich teurer. Das Papier macht wirklich nur einen minimalen Unterschied aus, finde ich. Da ist mir das deutsche Papier dann halt doch mehr wert. Also die paar Cent dafür sind es mir auch mehr wert, dass wir besseres Papier haben. Und vor allem finde ich das bei den Farbseiten immer genial, dass die auf Deutsch einfach auch haptisch eben zu erfassen sind. Das macht das Ganze viel schöner. Band 94 erscheint am 6. September, also sehr bald im deutschen Handel. Und teilweise haben User geschrieben, von Band 84 finden sie jetzt immer noch eine erste Auflage, wo Farbseiten mit drin sind. Das Risiko gehe ich aber nicht ein. Ich kaufe mir gleich sofort natürlich in der ersten Auflage mit Farbseiten, Ja. auch wenn ich schon den japanischen Band habe, Ja, natürlich. denn das muss man dazu sagen, die Farbseiten gibt es, wie von Egmont angekündigt hat, nur in der Erstauflage von Conan. Also schnell zugreifen, sobald ihr den Band seht. Oder vielleicht habt ihr ihn ja auch schon vorbestellt, das kann natürlich auch sein. Kommen wir zu den Kapiteln in Deutschland, beziehungsweise Schrägstrich Kapitel in Japan, denn es geht mal wieder Schrägstrich um den Detektiv Conan Weekly. Ja, Detektiv Conan Weekly gab es diese Woche, zumindest wenn man nicht bei Amazon ist, weil bei Amazon haben sie immer noch das Problem, wir bringen das eine Woche später raus. Keiner weiß wieso, aber bei dem Anbieter, wo ich zum Beispiel lese und wo Olli, du ja auch liest, ist Kobo und da hat sich das Kapitel ganz normal, wie auch immer, eingefunden. Und wir werden beglückt mit einem neuen Fall, dem ersten seit 7 Wochen. Es geht um Kaito Kid, der mal wieder was aushackt, und es geht um Heiji, der immer noch Bock auf Kasua hat. Und zusammen treten sie jetzt im Manga zum ersten Mal in einem Fall gemeinsam gegeneinander an. Kaito Kid hat es auf die Fairy Lip abgesehen, eine riesige Conchperle in einem Ring, der sich im Besitz von Jirokichi Suzuki befindet, der Kaito Kid mal wieder herausfordert und sich noch einen zusätzlichen Helfer geschnappt hat, den er zufällig im Polizeipräsidium begegnet ist, nämlich Takaaki Morofushi aus dem aus der Präfekturpolizei von Nagano. Das letzte Mal haben wir ihn gesehen in Band 87, als da der Fall mit Bishamonten und den Spechten in seiner Heimat Nagano aufgeklärt wurde, wo Kuro das zum ersten Mal aufgetreten ist. Und der schlägt Jurikichi vor, hey, wenn wir das Juwel präsentieren wollen, sodass es sicher ist und gut ansehbar ist, dann packt den Ring doch einfach in einen riesigen Eisblock. Und da sagt sich Jurikichi, das ist doch eine sehr gute Idee. Und so heißt dieses Kapitel im Eis, denn da ist auch der Ring in einem riesigen Eisblock. Ginzo Nakamori ist darüber nicht so sonderlich begeistert, er sagt einfach alles mit Polizisten vollstellen, dann reicht das schon. Aber Jirokichi hat andere Pläne. Heiji hat auch andere Pläne, denn irgendwie scheint ihm mehr an Kasuas Lippen gelegen zu sein, als an den Lippen von der Fee, die sich im Eis befindet. Ist ja auch blöd, sowas zu küssen, mit dem ganzen Eis dazwischen. Denn Heiji ist ja ein. Also Heiji, falls ihr es noch nicht wusstet, ist ein ziemlicher Depp, was Liebesdinge angeht. Falls ihr es noch nicht wusstet, vor allem. Und dann hat er jetzt auch noch Pech, weil in Kapitel 1005, da wissen wir ja, hat Ran Shinichi auf die Wange geküsst. Sehr schön. Doch aus Heijis Perspektive sah es so aus, als hätten sie sich richtig voll auf den Mund geküsst. Was ja im Endeffekt gescheitert ist, als Shinichi es dann doch versucht hat. Aber Heiji denkt jetzt eben, Mist, Shinichi hat vor mir seine Liebe gestanden und jetzt haben sie sich auch noch richtig geküsst auf einer vollbesetzten Terrasse von so einem berühmten Tempel in Kyoto. Was mache ich denn da jetzt? Eine Lösung hat er noch nicht gefunden und eine Lösung für den Überfall hat Kid auch noch nicht gefunden, denn der befindet sich ebenfalls schon im Museum bei all den anderen. Und undercover als Polizist von Nakamori hat er ja auch schon beim letzten Fall mit dem Baumgott und so gemacht. Da war er ja auch in dieser SEK SWAT-Uniform. Und der denkt sich, Kon Heiji und so ein Typ aus Nagano, irgendwie komisch, gefällt mir nicht, vielleicht soll ich es verschieben. Doch dann treffen wir die zwielichtigen Fallcharaktere. Wenn wir uns zurückerinnern, an den Ryoma-Fall mit Kid aus Band 70. Was war da nochmal dabei? Richtig, zwielichtige Juwelen-Antiquitätenhändler. Und so einer ist jetzt auch wieder dabei, der Jirokichi die Fairy Dip geliehen hat. Doch dann kommt eine junge Frau dazu, die behauptet, hey, der hat den Ring von mir gestohlen. Ich wollte ihm bei ihm den Wert schätzen lassen, aber er hat die ausgetauscht mit dem Fake. Der Ring gehört eigentlich mir. Und der Ring war der Hochzeitsring von meiner toten Großmutter und ich muss das ihr in den Sarg legen, damit sie es mit in den Himmel nehmen kann und morgen ist die Beerdigung. Und dann denkt sich Kit, vielleicht sollte ich den Sache doch heute durchziehen und sendet sein Ankündigungsschreiben. Der Fall wird 4 Kapitel lang sein, das ist jetzt schon klar mit den Veröffentlichungsdaten von Conan und von dem Spin-off Zero's T-Zeit, welches eben in Band, in Ausgabe 44 schon Sunday zurückkommt, deswegen kommt Conan in 40, 41, 42, 43 dran. Ein 4-Kapitel-Fall mit Kit, deswegen ist das erste Kapitel noch so ein bisschen langsam, außer das grundsätzliche Setup, aber ich bin auf jeden Fall schon mal richtig gehypt. Kit, Heiji, jetzt auch noch Morofushi dabei, der auch noch so ein paar Sachen zu regeln hat in Tokio, die nicht direkt was mit dem Kid-Fall zu tun haben. Das heißt, da könnte sich was Weiterführendes ergeben. Bin ich voll dabei. Ja, muss ich auch sagen. Also hat mich sehr überrascht quasi, diese Fallkonstellation am Anfang, wo dann Heiji da über das Liebesgeständnis da nachdenkt, habe ich erst gedacht, ich bin im falschen Fall, weil ich mit Kaito Kid irgendwie gleich am Anfang gerechnet habe. Aber der kam ja dann später noch. Ja, und dann eben auch noch Morofushi. Und es ist halt, ja, wir haben halt so verschiedene Hintergrundgeschichten jetzt halt. Einmal könnte sich was entwickeln im Bezug Heiji und Kazuha. Dann Morofushi, der ja irgendwie diesen mysteriösen Brief bekommen hat und noch irgendwas klären muss. Da weiß man nicht, was es genau ist. Dann eben an sich die Sache mit dem Kaito Kid und der ja offensichtlich wahrscheinlich die Fairy Lip zurückholen will für die Dame, damit ihr das dann der Oma mit in den Sarg gegeben werden kann. Aber ob das alles so rechtzeitig klappt und morgen ist auch schon die Beerdigung, ob das alles zeitig klappt, also und vor allen Dingen, wie er das Ding aus dem Eisblock da rausholen will. Das wurde ja auch bereits im Fall ausgeschlossen, weil man da nicht einfach bohren kann, ohne den Edelstein zu beschädigen oder halt das Eis aufzutauen mit Feuer. Das dauert natürlich auch. Von daher bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, welchen Trick Kaito dort anwenden wird. Und ja, ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was uns noch alles in den kommenden Kapiteln erwartet. Hoffentlich ja nicht, was die Leute vermuten, dass sich Kid als Kasua verkleidet und Heiji die falsche Kasua küsst oder die Liebe gesteht. Das wäre irgendwie doppelt und dreifach blöd gelaufen. Ja, ich glaube nicht, dass Kasua Kid das irgendwie zulassen würde, weil dann würde ja Kaito auch Heiji küssen und Kaito steht auf Aoko. Also. Gut, dann kommen wir jetzt in die spoilerfreie Zone zu einer eher was traurigen Nachricht, nämlich wo wir ihn gerade auch im neuen Fall hatten. Der japanische Sprecher von Ginzo Nakamori, Unshu Ishizuka, ist jetzt verstorben. Bereits am 13. August, im Alter von 67 Jahren, ist er eine Speiseröhrenkrebserkrankung erlegen, nach einer langen medizinischen Behandlung. Und damit ist in Japan eine der ikonischen Stimmen im Bereich der Kinderunterhaltung weggebrochen, denn Unshu Ishizuka war der japanische Synchronsprecher von zum Beispiel Professor Eich im Pokémon-Franchise. Schon immer, so wie ich das gelesen habe. Und auch in den Spielen, im Anime, überall. Und das ist da natürlich für so eine Kultrolle ein ziemlich herber Verlust. Er hat noch vieles andere gesprochen. Van Hohenheim in Fullmetal Alchemist Brotherhood, Jack Black in Cowboy Bebop, Jet Black. Und was auch noch mal doppelt traurig ist, er hat 2010 erst, ist der Sprecher Daisuke Gori verstorben. Dessen Nachfolger wurde Ishizuka und hat unter anderem dann die Rollen von Mr. Satan und Heihachi übernommen, jeweils in Dragon Ball und im Tekken-Franchise. Und ja, nicht lange, 8 Jahre nachdem er die Rollen übernommen hat, ist er jetzt auch selbst verstorben und die Rollen müssen wieder übernommen werden. Und auch in Con wird diese Rolle des Gintsu Nakamori nicht einfach unter den Tisch fallen, die wird auch wie die Rolle von Jirokichi Suzuki und James Black neu besetzt werden. Traurig. Ja, so ist das. Leider und ja, aber es ist halt meistens, ist es immer irgendwie der Krebs, irgendeine Krankheit oder so, die dann leider das Synchronsprecherleben oder generell Leben irgendwie beendet. Und ja, es ist sehr schade. Nun weiß man nicht, wie lange er dagegen angekämpft hat, ob er entsprechend gut dagegen angekämpft hat, aber es ist sehr schade, dass er halt den Kampf nicht gewonnen hat. Na, es tut mir unheimlich leid, halt für ihn besonders am meisten. Und ich finde es auch traurig, dass er als Synchronsprecher eben nicht mehr vorhanden ist, weil nach wirklich so langer Zeit einen anderen Synchronsprecher für eine Rolle zu haben, können wir ja auch selber bestätigen, ist schon nicht so toll. Also man braucht auch ewig, um sich an wen Neues zu gewöhnen. Der erste Synchronsprecher passt halt meistens am besten zu der Rolle, die er spricht. Für das Dragon Ball Franchise ist natürlich nochmal jetzt wieder ein herber Schlag, weil ja erst relativ vor kurzem die japanische Synchronsprecherin von Bulma verstorben ist. Auch viel zu früh in sehr jungem Alter. Was auch erst eine Trauerwelle und dann die Frage, wie es im Franchise weiter ausgelöst hat. Und jetzt schon wieder ein Synchronsprecher gestorben von Mr. Satan, auch eine relativ prominente Rolle in der Serie. Das ist nicht schön alles. Nee, vor allen Dingen, weil so eine Krankheit, das ist ja auch immer ja was Unschönes. Das ist ja eigentlich auch nicht geplant und nicht gewollt. Also wie bei Professor Agatha, da ist der Sprecher ja in den Ruhestand gegangen, wie wir vorhin erwähnt haben. Das ist ja immer noch mal was anderes, als wenn es dann wirklich durch so eine Krankheit ist, weil ja, das ist halt noch plötzlich. Also damit rechnet ja keiner. Also wenn es heißt hier, langsam ist der Sprecher zu alt und wird wahrscheinlich in den Ruhestand gehen. Da kann man sich mit anfreunden, aber mit so einer Krankheit, das weiß man, da geht man ja auch nicht mit hausieren und dann, ja, das kommt dann halt immer so richtig plötzlich und dann, ja, ist der Schlag natürlich noch heftiger. Kommen wir zu etwas erfreulicheren Todesfällen, nämlich im Anime in Japan. Erfreulichere Todesfälle. Ja, jetzt traurige, echte Todesfälle. Das bringt alle Leute zum Weinen, aber für Spannung sorgen fiktionale Todesfälle, wie zum Beispiel der in der neuen Manga-Umsetzung, die Anfang des Monats lief, Episode 909 und 910, das Monster des brennenden Zeltes. Die einzigen Folgen, die wir heute besprechen werden, denn alle anderen hatten wir letztes Mal schon besprochen, und nach das Monster des brennenden Zeltes kamen nur zwei Remaster von Rache für Sherlock Holmes und eine Pause, weil in Japan 24-Stunden-Spendenmarathon im Fernsehen läuft. Deswegen nur diese zwei Folgen und darüber erzählt uns jetzt Bianca ein bisschen mehr. Genau, also in diesen zwei Folgen ist unheimlich viel an klitzekleinen Details passiert. Deshalb korrigiert mich oder fügt etwas hinzu, wenn ich etwas vergesse. Denn jetzt wird spannend. Also zunächst einmal fängt schon spannend an. Sitzen wir im Büro von Hauptkommissar Kuroda. Das ist der mit dem einen Auge. Und der schaut sich die ganze Zeit Fälle an von Koji Haneda zum Beispiel und den Mord im Haus von Rumi Wakasa. Der scheint irgendwie Interesse an ihr zu haben. Und dann kommt Shiratori rein und sagt besorgt, Mensch, hier, sie sind in letzter Zeit immer so müde und erschöpft anscheinend von ihren Fällen. Ich habe ihnen da mal was mitgebracht, legt ihm einen Flyer auf den Tisch, wo es um einen neuen Campingplatz geht. Und der soll sich das doch mal angucken, wenn er Interesse hat. Wenn nicht, kann er den Flyer auch gerne wegwerfen. Und an sich hat Kuroda gar nicht so viel Interesse am Campen, aber als er erfährt, dass die Detective Boys mit ihrer Lehrerin Rumi Wakasa dort auch hingehen am Wochenende, ist er auf einmal total schockiert und scheint es sich nochmal zu überlegen. Denn die Frau hat ja sein Interesse geweckt. In der nächsten Szene sehen wir dann halt Rumi und die Kinder auf dem Campingplatz. Die haben gerade stolz ihr Zelt aufgebaut und die Detective Boys werden erstmal losgeschickt, um Feuerholz zu sammeln. Und währenddessen hat Conan so seine Gedanken. Er denkt noch an den letzten Fall, der, wie gesagt, in Rumis Haus passiert ist und meinte zu Ai, er hat dort einen Kassenzettel gefunden und das bedeutet ja, dass also auf dem Kassenzettel stand drauf, dass sie Teller und Becher geholt hatte, von denen die Kinder später gegessen haben. Das hieß, dass sie anscheinend irgendwie geplant hatte, oder er vermutet, dass sie geplant hatte, dass die Kinder da sind und dass die in diesem Fall verwickelt werden. Und auch bei dem Fall mit dem Skelett in dem alten Schuppen von der Schule, da scheint sie Conan auch in diesen Fall hineingelenkt zu haben. Aber diese Gedanken werden jäh unterbrochen von Ayumi, die einen Typen gesehen hat, der wie Conan mit den Fingern zählt. Das klingt für uns Deutsche erstmal total komisch, weil wie zählt denn Conan auf besondere Art und Weise mit den Fingern? Er ballt zuerst eine Faust und streckt dann die Finger aus. In Japan ist es aber so, wir nehmen die flache Hand, einmal aufgefaltet, und fangen dann, wenn wir zählen, beim Daumen an, den Daumen einzuklappen, dann den Zeigefinger, dann den Mittelfinger. Und erst bei 6, 7, 8, 9, 10 klappt man die Finger wieder auf. Und Conan guckt sich den Typen dann mal an, der anscheinend gerade mit den Fingern zählt, und sagt, nee, der zählt gar nicht wie jemand aus der westlichen Welt, Europa oder Amerika, sondern der zählt wie ein Basketballer. Warum auch immer Conan das weiß, er hat Interesse an Fußball, aber anscheinend auch am Basketball, wusste ich bisher nicht. Und tatsächlich ist es so, die Gruppe von vier Leuten, Namen kann ich mir immer so schlecht merken, einer Frau und drei Männern, das sind Mitglieder eines Basketballclubs an der Uni. An ihrer Uni. Und der eine, der mit den Fingern gezählt hatte, scheint ein richtig guter Spieler zu sein, ist aber auch nicht so sonderlich sympathisch. Der klingt sich später beim Essen aus. Und er hat auch anscheinend dem einen, dem Dano, beim Spiel mit dem Ellenbogen so eine ins Auge verpasst, dass der auf dem Auge blind geworden ist, jetzt nicht mehr spielen kann. Und als das Wort fällt, er hätte fast ein Glasauge gebraucht, erstarrt nicht nur Ai, die natürlich sofort an Rum denkt, sondern auch Rumi Wakasa erstarrt, aber komischerweise mit einem ängstlichen Blick. Ja? Einwand? Also Einwand. Erstens, er starrt ein, nicht wegen Rum, sondern weil sie die Aura der schwarzen Organisation von Rumi her fühlt. Bist du sicher? Weil sie erstarrt ja bei dem Wort des Glasauges. Ist das im, war das im Anime so direkt so für Heilbara auch? Ja, genau. Also es wird das Wort im Glasauge verwendet und du siehst auf einmal Ai und Rumi erschrecken dadurch. Also, im Manga war das jedenfalls so, dann können wir das ja hier nochmal einwerfen mit dem Vergleich. Im Manga war das so, dass Ai erschreckt, weil sie von hinten etwas fühlt und dann blickt sie sich um. Und es sind diese typischen schweren Herzschläge, die Ai ja immer hat, wenn sie die Aura der schwarzen Organisation fühlt. Diese Soundeffekte sind da und dann guckt sie zu Rumi und erst dann sehen wir den Gesichtsausdruck von Rumi. Und ich hätte diesen Gesichtsausdruck von Rumi weniger ängstlich interpretiert, sondern eher wütend. Weil sie greift, weil was sie dann als nächstes macht, ist, sie greift ja irgendwas in ihrer Hintern in ihre Tasche. Wo man wirklich noch erstmal noch nicht weiß, was es ist. Ja, und sie umklammert das ja auch wütend. Weil wir haben ja dieses typisch, also im Manga zumindest, ich habe jetzt im Anime leider nicht drauf geachtet. Im Manga haben wir nämlich auch dieses typische, kennt man das, wenn ein Charakter wütend ist, hat er auf der Stirn oder so, so drei Dreiecke. Wisst ihr dieses? Ja, dieses angespannte Wutzeichen. Das soll vergrößerte Adern darstellen. Und das hat sie im Manga auf der Hand, während sie das Teil in ihrer Tasche umklammert. Ja, weil sie halt fest dieses Teil umklammert. Also weil sie dadurch ihre Hand so richtig anspannt, dass die Adern rauskommen. Also ich hätte es als wütend interpretiert, Rumis Blick und ihre Reaktion. Also ich fand es eigentlich, ich persönlich empfand es als schockierend. Auf der Conan News Seite steht irgendwie verängstigt und du sagst wütend. Also da ist sehr viel Interpretationsspielraum oder ein Großteil von uns hat es anscheinend nicht verstanden. Gucken wir also mal, wie es weitergeht. Es ist auf jeden Fall eine spannende Reaktion. Weiter zunächst mal mit dem Hauptfall. Es wird Abend und die große Gruppe der Studenten sitzt zusammen mit den Detective Boys und ihrer Lehrerin beim Curryessen. Denn die Studenten hatten anscheinend nicht genug, wie nennt man das, Brühwürfel für das Curry. In diesen Würfeln, also diese Würfel sind quasi das Curry, das ist die Gewürzmischung. Die macht man später ins kochende Wasser rein, ganz am Schluss. Und je mehr man reintut, desto dickflüssiger wird das Curry halt. Und die Studenten haben sich vorher drum gestritten, wie viele man jetzt reinmacht. Der gekocht hatte, hatte anscheinend nur 2 Stück reingemacht und der andere sagte, nee, es müssen 5 sein, du musst noch mindestens 2 reintun, wenn nicht sogar 3. Der das gefordert hatte, ist beim Curryessen nicht dabei, der hatte nämlich überhaupt keine Lust, der wollte zurück in sein Zelt, Fumiyaki heißt er, wollte zurück in sein Zelt und einfach nur seine Ruhe haben. Und während alle zusammen ihr Curry essen, nachdem sie ihre Zutaten kombiniert haben, gehen immer mal wieder die Kumpels von dem Fumiyaki zu ihm hin. Zuerst die Midori, die Frau, die versucht ihn zu rufen, komm doch mit uns Curry essen, aber er gibt keine Antwort, Licht im Zelt ist auch aus, vielleicht schläft er ja. Als der zweite hingeht, bemerkt er erst auch nichts, kriegt keine Antwort. Als er aber später zurückgeht, ist das Licht im Zelt an und man sieht Fumiyaki Kniebeugen machen. Und daraufhin denken sich alle, ja, der hat einfach nur keinen Bock zu antworten. Als dann der Donno hingeht, kommt auch immer noch keine Antwort. Fumiyaki scheint immer noch weiterhin Kniebeugen zu machen. Also setzen sich wieder alle hin und essen. Und plötzlich, obwohl das Zelt ja direkt neben denen steht, in Sichtweite, bemerkt Ei erst Feuer. Fragt Conan auch, sag mal, riechst du das auch? Und dann bemerken sie erst, dass das komplette Zelt schon lichterloh in Flammen steht. Warum man das nicht früher bemerkt, keine Ahnung. Das ist aus meiner Sicht irgendwie ein Logikfehler, denn die sitzen ja quasi fast direkt daneben. Conan ist sofort alarmiert, sagt allen, ja, holt Wasser und sie rennen zum nächstgelegenen Brunnen auf dem Campingplatz, wo sämtliche Eimer davor stehen. Jeder nimmt sich einen Eimer, füllt ihn komplett mit Wasser, träufelt es auf das Zelt und eine Szene später ist das Zelt schon komplett gelöscht. Daraufhin sind sie alle erstmal schockiert, wie konnte das passieren? Und sie versuchen, die Person zu erreichen, die im Zelt direkt nebenan geschlafen hat. Und als sie diese Person rausrufen, stellt sich fest, siehe da, es ist Hauptkommissar Kuroda, der erstmal nichts gehört hatte, weil er versucht hat, mit Oropax zu schlafen. Dadurch hat er natürlich auch nicht gesehen, was da hätte vor sich gehen können. Ja, die Kuroda geht dann auf Rumi zu und bittet sie unter Nennung ihres Namens, dass sie doch die Feuerabteilung des Kommissariats anruft, dass die einen Inspektor vorbeischicken, der sich den Fall ansieht. Und sie ist sofort alarmiert und sofort skeptisch. Woher weiß der eigentlich überhaupt ihren Namen? Und er erklärt ihr das später auch, dass er ihren Namen eben daher weiß, dass das in der Zeitung stand und er Interesse dran hatte. Und damit ist eigentlich die erste Folge auch schon zu Ende. Und es geht dann in die zweite Folge über, wo der Fall später von Conan aufgelöst wird. Aber zunächst einmal ist es so, dass Hauptkommissar Kuroda sich in seinen Aussagen auch immer mehr daran verstrickt, dass er anscheinend die ganze Gruppe beim Curryessen beobachtet hat. Er habe aber anscheinend nichts verstanden, weil er ja Oropax drin hatte, warum auch immer er das gemacht hat. Rumi hakt aber immer weiter nach, weil, ja, warum beobachtet der uns denn die ganze Zeit? Ist da etwa jemand, der sein Interesse geweckt haben könnte? Sie scheint da ziemlich herausfordernd zu sein, die ganze Zeit. Was mir persönlich auch sehr verdächtig vorkommt, also jedem von uns. Conan hingegen versucht sich aber um den Fall zu kümmern, um die Auflösung. Er findet auch einige Indizien, wie es denn hätte passieren können. Und während er noch nachdenkt, sind auf einmal alle Detective Boys um ihre Lehrerin verscharrt, die mit denen während der ganzen Sache eine kleine Wippe gebastelt hat, indem sie Holzstäbchen oder Zahnstocher, Spießstäbchen aus Holz in Eicheln gesteckt hat und damit diese kleine Wippe eben erstellt hat, die man auf dem Zeigefinger so hin und her wippen kann. Und das bringt Conan auf eine Idee, wie denn das Zelt am Ende abgebrannt sein könnte. Anscheinend scheint das auch ein Trick von Rumi gewesen zu sein, die Conan eben herausfordern wollte. Mir scheint, als hätte sie selber gewusst, wie der Fall aufzulösen ist, geht aber selber nicht nach vorne und löst das auf, sondern versucht halt tatsächlich Conan auf das Ganze zu bringen. Und ich finde, es ist auch einer der wenigen Fälle, wo Conan tatsächlich von sich total überzeugend, obwohl er noch ein Kind ist, diesen Fall auflöst. Und keiner hinterfragt das so wirklich. Conan setzt sich dann auch hin und baut aus mehreren Kerzen sich so eine Wippe zusammen, die eben dadurch schwenkt, dass beide Seiten, also zwei Kerzen werden am hinteren Teil zusammengesteckt und durch Stäbchen auf andere Kerzen aufgelegt und beide Vorderseiten werden angezündet. Und die schwerere beugt sich nach unten, tropft Wachs ab, wird dadurch leichter. Die andere Seite beugt sich nach unten, tropft Wachs ab, wird wieder leichter. Und dadurch hat diese Licht- und Kerzenkonstruktion einen bewegenden Schatten erstellt, der quasi für Miyake dabei zeigte, wie er angeblich Kniebeugen macht. Aufgrund dieser Tatsache findet Conan auch schon mal heraus, wer der Täter, und die anderen finden es später auch heraus, wer der Täter auf jeden Fall nicht sein konnte. Das heißt, es muss der eine sein, der eben übrig bleibt. Und dazu gibt es auch noch andere Indizien, wie eben ein Pflaster an der linken Hand des Opfers, was man trotz des kompletten Abbrandes des Zeltes noch erkennen konnte. Interessanterweise konnte man auch in dem Ständer aus Buch und Laptop, die hinter die eine Seite der Kerze gestellt wurden, damit der Schatten eben besser fällt, da konnte man auch noch so eine Verbrennung in Form eines Vs erkennen. Meiner Meinung nach wären die Sachen ja komplett abgebrannt bei der ganzen Sache. Ist halt eben ein bisschen unlogisch, finde ich. Und Naja, das Zeug ist ja nicht alles komplett verkohlt. Das ist ja auch nicht alles komplett ausgebrannt. Der Brand wurde ja gelöscht. Und dieses V ist ja quasi die Stelle, wo das Buch über den Laptop gelegt war. Das heißt, die Stelle, das V, was nicht verbrannt ist, ist halt von dem Laptop abgeschirmt vom Feuer. In dem Sinne, wo das ursprüngliche Feuer entstanden ist. Also ich glaube, das könnten aber wahrscheinlich auch nur so Feuerforensics herausfinden, die sich immer damit beschäftigen und am Ende auch Brandherde finden. Also in dem Sinne ist Conan schon unheimlich schlau. Meiner Meinung nach, wenn das Zelt doch so lichterloh in Flammen stand, wäre halt alles abgebrannt, hätte ich gedacht. Wie gehen wir denn weiter? Genau. Also, der Täter wird am Ende eben festgestellt Und aus Angst eben, weil er jetzt überführt worden ist, greift er wie immer zu Ayumi. Wenn einer zu irgendeinem Kind greift, dann immer zu Ayumi, hält ihr ein Messer an den Hals und will mit ihr sich die Klippe runterstürzen, wenn ihn keiner gehen lässt. Und daraufhin stellt sich Rumi nach vorne und sagt mit total gruseligem Blick und gruseliger Stimme, wenn du meiner Schülerin was antust, also tu ihr doch was an, wenn du wirklich Lust dazu hast, dann schneid ihr doch mit dem Messer die Kehle durch oder so. Also, sie will ihn quasi dazu bringen, dass er wirklich was an ihr macht. Und daraufhin ist er so, wahrscheinlich weil er ihr gruseliges Gesicht dazu gesehen hat, so in Schockstarre, dass... Und weil sie ja auch noch weil sie ja auch noch sagt, hey, wenn du nicht den Mut hast, dann mache ich es eben selbst, dann schneide ich sie für dich auf. Oh. Ja, das ist halt so widersprüchlich im Prinzip. Genau. Also, ja, deswegen. Sie kommt halt richtig bösartig rüber an der Stelle und daraufhin ist der Täter eben so schockiert, dass Kuroda von hinten die Chance hat, sich anzunähern, ihn auf den Boden zu hauen, ihn zu überwältigen, und Ayumi, die schon längst in Ohnmacht fällt, ist befreit und urplötzlich ändert sich der Gesichtsausdruck von Rumi, die über Ayumi liegt und sie die ganze Zeit versucht, wach zu rufen, indem sie, ich hatte das eben schon mit den Nachnamen erwähnt, die ganze Zeit Yoshida-san ruft. Das ist ein kleines Kind, sie sagt nicht mal Ayumi, sondern sie spricht sie beim Nachnamen an. Japanische Kultur eben. Und dabei hat sie aber einen total sympathischen und netten Blick drauf. Conan findet das alles natürlich wieder total verdächtig. Auch Kuroda weiß nicht, der hat den Blick des Täters gesehen, er weiß aber nicht, mit welchen Worten Rumi ihn so schockiert haben kann. Ich weiß nicht, warum hört der Typ nie zu. Also die standen ja nur... Nee, sie stand zu weit weg. Ich fand, die standen 2 Meter entfernt, so Luftlinie, aber ja, anscheinend für den Anime standen sie zu weit weg und keiner konnte das hören. Conan ist aber wieder was aufgefallen, was er Ai unbedingt mitteilen will mit, hier, guck dir mal das rechte Auge an. Also ich glaube, die ist blind, und er will noch irgendwas über Rumi weiterhin sagen, als Ai ihn unterbricht und sagt, ich finde die ja total nett. Wahrscheinlich sagt Ai das, damit Conan nicht weiter forscht. Sie will ihn anscheinend nicht weiter an die Organisation lassen oder weiter in Gefahr bringen. Und tut dann so, als würde sie Rumi total nett finden, weswegen Conan selber total erstaunt darüber ist und dann von diesen Gedanken ablässt. Und am Schluss sieht man, wie Conan wieder auf Rumi guckt, und zwar sieht er sie von hinten und bemerkt, dass hinten etwas in ihrer Hosentasche ist, wo sie anscheinend noch einmal drauf zugreift. Und meiner Meinung nach, du siehst 2 Striche. Also ein Längsstrich. Und darüber siehst du einen kleinen Strich, der diagonal geht. So, und von der Größe der Hosentasche her und von der Form der Striche her, man weiß ja nicht, was drin ist, aber ich würde sagen, es sieht hart nach einem Shogi-Stein aus. Ich weiß nicht, ob ihr euch dazu Gedanken gemacht habt. Gerade Lasse fällt ja immer so viel dabei auf. Für mich ist es eindeutig ein Shogi-Stein. Für mich war es damals, also als ich muss jetzt dazu sagen, ich weiß die Antwort schon, weil ich bin auf dem Manga-Stand von Japan. Also. Deswegen weiß ich es zu 90% ziemlich sicher. Aber damals, als ich spekuliert habe und auch im Forum geschrieben habe, habe ich es auch für einen Shogi-Stein gehalten, ja. Ich sage jetzt nicht, was es ist, aber für mich sieht das auch wie ein Shogi-Stein aus. Erst dachte ich, als das Wort Glasauge erwähnt wurde, die hat da hinten noch ein Auge drin. Aber Conan sagt ja auch, hast du das rechte Auge gesehen? Und Ai sagt auch an einer Stelle, die guckt sie an und sagt, Anuhito, also diese Person, das Auge von dieser Person. Jeder spricht auf das Auge von einer Person. Es wird aber nie gesagt, das Auge von Wakasa. Und wenn du sie siehst, hast du ganz oft die rechte Seite der Brille einfach gespiegelt und du siehst nur das linke Auge. Aber in dieser Folge jetzt speziell sahst du ganz oft beide Augen. Und beide Augen hatten dann einen erstarrten Gesichtsausdruck. Sie hatten immer den gleichen Gesichtsausdruck, der je nach Gefühlslage anders war. Und wenn jemand auf einem Auge total blind ist, dann reagiert das Auge ja nicht so. Ich weiß nicht, ob, wenn sie jetzt wirklich auf dem einen Auge blind ist oder wenn das eine Auge ein Glasauge wäre, sähe es wahrscheinlich eher so aus wie bei Kuroda. Oder selbst wenn sie blind wäre, würde sich das Auge nicht so bewegen. Also die Pupille würde nicht so reagieren, wie es dargestellt ist. Deshalb vermute ich, ist da eventuell eine falsche Fährte hinter, die die ganze Zeit auf Rumi locken will. Also das kommt natürlich darauf an, was für eine Art von Blindheit sie hat. Es kann ja auch sein, dass das Auge komplett in Ordnung ist, nur dass irgendwas mit ihrem Gehirn, dass sie irgendeinen Gehirnschaden hat, weswegen das Auge den Sehnerv nicht verarbeiten kann oder sowas. Dann würden die Augen normal reagieren. Ein Glasauge würde natürlich nicht ganz normal reagieren. Genau. Und ich dachte auch, hat sie vielleicht in der Hosentasche ein Glasauge versteckt? War mein erster Gedanke. Später war ich natürlich wegen der Form auf dem Shogi-Stein und weil das total unlogisch wäre, wieso sollte denn jemand sein Glasauge in der Hosentasche versteckt haben, als ob die sich dann ein richtiges Auge wieder reingedrückt hätte. Das wäre so unlogisch. Dieser Blindheitsvorwurf kam ja in der Mitte des Falls, als eben angesprochen wurde, wo Kuro da gesagt hat, hey, vielleicht sollen wir mal die Polizei rufen. Ist das in Ordnung, Rumi? Soll ich das machen? Da ist ja Rumi erstmal, die ist ja erstmal in Schockstarre wegen Kuro da, aus irgendwelchen Gründen. Und dann spricht sie Ayumi an und sie blickt sich mit dem Kopf ganz schnell um und erst als sie mit dem linken Auge entdeckt und eben nicht mit ihrem rechten, sieht sie erst Ayumi. Weswegen Haibara eben das sagt, hier ist die Effe auf dem einen Auge blind. Dazu muss man sagen, in einem vorigen Fall, zumindest im Manga, da weiß ich leider auch nicht mehr, wie das der Anime umgesetzt hat, ist das so, dass Rumi mit ihrem rechten Auge jemanden über die Schulter anguckt, als jemand angesprochen wird. Mhm. Und das macht Gosho macht das eigentlich so bei solchen Charakteren wie Kansuke, wenn die auf der Seite angesprochen werden, wo die kein funktionierendes Auge haben, dann drehen sie ihren Kopf wesentlich weiter in den Zeichnungen. Aber Rumi macht das nicht. Die dreht den Kopf gar nicht, sondern guckt nur mit dem rechten Auge zu der Person. In ihrem ersten Fall. Was entweder ist sie super trainiert darauf, dass sie den Kopf nicht instinktiv dreht oder so, oder das Auge hat da noch funktioniert. Ah. Es gibt Krankheitssymptome, das nennt sich temporäre Erblindung und das ist eine Folge davon, ich habe den genauen Namen jetzt im Kopf, ich habe das mal nachgeschlagen gehabt. Und eine Sache, die temporäre Blindheit auslösen kann, ist extremer Stress. Und es kann natürlich sein, dass Rumi, weil die so schockiert war von Kuros Auftreten und diesem Stress, irgendeine Krankheit hat, was sie temporär auf einem Auge erblinden lässt. Vielleicht. Oder sie faked halt total das mit Ayumi aus irgendwelchen Gründen, um die auf eine falsche Fährte zu locken. Wer weiß. Das wollte ich sagen. Erstmal wollte ich was für die Geschlechtergleichheit tun, denn es ist nämlich so, dass Conan von Tätern als Geisel gehalten wurde, genauso oft wie Ayumi bisher in der Serie. Ja, Conan, weil er halt Conan ist und ansonsten denke ich immer, meistens greifen die Ayumi, weil sie immer die... Halt also das ist jetzt nicht, genau zwei... Oder? Also das ist halt zweimal passiert bisher. Mit diesem Mal eingerechnet. Mhm. Das kommt immer öfter. Was auf dem Manga basiert. Ich habe jetzt nicht jeden Filler nachgeguckt, weil da habe ich es nicht im Kopf. Aber auf den Manga-basierten Fällen ist das halt passiert auf dem Ikkaku-Felsen mit Subaru, was ich auch gleich nochmal ansprechen möchte, und jetzt eben hier. Und die Parallele zum Ikkaku-Felsen ist ja wirklich deutlich zu spüren hier mit dieser Situation. Der Täter in Ayumi gefangen und die besondere Person, von der Haibara vorher die schwarze Organisationsaura gespürt hat, Subaru und Harumi, rettet Ayumi. So, im Ikkaku-Felsen war das so, dass Conan immer gesagt hat, hey, das ist eine nette Person, und Haibara dachte, dass Subaru schlecht ist wegen der Aura. Und sie hat ja jetzt inzwischen festgestellt, nee, Subaru ist eigentlich ein Verbündeter. Mhm. Das heißt, sie hat festgestellt, aha, das ist falsch positiv mit der Aura, die ich da fühle. Die ist eigentlich eine gute Person. Was natürlich darauf schließen kann, dass sie jetzt denkt, das ist jetzt wieder in so einer Situation. Das heißt, jetzt ist doch bestimmt auch wieder falsch positiv, weil diese Person hat ja Ayumi gerettet. Vielleicht denkt Haibara, deswegen macht sie diesen Denkfehler, dass sie zu sagen, das war einmal so, das wird immer so sein. Und deswegen nimmt sie vielleicht einfach an, dass Rumi eine gute Person ist, wegen ihrer früheren Erfahrung mit Subaru. Und dass sie deswegen sagt, hier Conan, ich mag Rumi. Ach so, ich dachte tatsächlich, dass sie einfach, weil die Rumi ja total in der Nähe steht und wenn Conan da dann anfängt, hier zu tuscheln, ja, die ist bestimmt total böse und bei der Organisation, die hat ja echt Dreck am Stecken, dass Ei dann einfach schaltet und sagt, nö, also ich finde die total toll, um Conan eben zu suggerieren, dass er es lassen soll, gerade in dem Moment, wenn sie total Angst hat. Also, es kann so oder so sein. Was mich davon abbringt, ist, dass Haibara ja ziemlich glücklich lächelt, nachdem sie Conan sagt, hier, ich mag Wakasa. Genau, eigentlich habe ich da in dieser Einstellung, wo man Ei dann wieder von vorne sieht, hätte ich eigentlich, wo Conan sie dann ja nicht sieht, eher einen skeptischen Blick erwartet, aber da lächelt sie weiter. Und also sie stehen schon eine gute Entfernung voneinander und ja, flüstern in Anime und Manga. Heiji kann auch. Wenn Ran guckt Heiji über die Schulter und er kann ein komplettes Telefongespräch führen über das APTX, ohne dass Ran auch nur einen Teil des Gesprächs hört. Das ist ja bei Anime so, das ist jetzt hier nicht direkt der Fall, aber diese Flüsterhand. Kennt ihr das, diese typische Geste, wenn man flüstert, dass man so eine Hand von Genau, dem Mund ja. hält? Wenn die das in Anime und Manga machen, dann ist das Flüstern absolut, man kann absolut nichts hören, auf gar keinen Fall. Nur was man hören soll, kann man dann hören, um den Plot weiter voranzubringen. Deswegen, ich glaube schon. Also, ich habe das ja vorher nicht so interpretiert, dass Haibara auch direkt an Rum gedacht hat. Deswegen habe ich diese letzte Szene nicht so interpretiert, dass sie denken könnte, dass sie denkt, dass Rumi vielleicht doch Rum ist und sich deswegen Korn weghalten möchte. Sondern ich hatte das halt mit dieser Subaru falsch positive Interpretation im Kopf. Dann wollte ich noch was sagen zu Conan, weil Conan löst Fälle des Öfteren mal alleine. Wir hatten ja jetzt auch, haben wir früher in diesem Podcast angesprochen, den Fall mit Kit. Den letzten mit dem Baumgott und so und der Rätselbox. Da hat er ja auch komplett den Fall alleine gelöst. Was in diesem Fall ist immer noch begünstigt ist, dass wir hier als ermittelnden Kommissar Kommissar Yuminaga haben von der Brandermittlung. Das ist Abteilung der Polizei. Und wenn wir uns der. Und Yuminaga mag ja Conan sehr. Der darf ihm auch den Kopf tätscheln und dass Conan sich in irgendeiner Form beschwert. Die beiden mögen sich schon ziemlich. Das merkt man hier auch in diesem Fall. Die sind so ein bisschen neckisch dann unterwegs. Und im ersten Fall, das war mit dem roten Pferd, ist es noch nicht so aufgefallen, aber in den Fällen danach mit Yuminaga, das Rot-Weiß-Gelb und die Detective Boys, der erste Fall von Subaru, und auch der andere Fall mit dem explodierenden Rolls-Royce, mit der Explosion von dem Auto, ist das so, dass Yuminaga Conan eigentlich den Fall komplett lösen lässt. Deswegen würde ich in diesem Fall auch sagen, dass Conan den so einfach lösen lassen, liegt halt daran, dass Yuminaga das halt teilweise sogar aktiv begünstigt. Der sagt ja halt, hey hier Conan, du hast doch bestimmt den Fall gelöst, mach das mal für mich. Ich freue mich immer über deine Hilfe und der Yuminaga freut sich halt wirklich über die Hilfe. Ich finde es halt unheimlich verdächtig, weil wenn Conan doch selber Rumi für verdächtig hält und er dann aber trotzdem keine Präkaution trifft, keine Vorsichtsmaßnahme trifft, um keinen Verdacht zu erregen, warum macht er das? Ja, sehe ich. Gegenargument. Conan hat aber bereits in Fällen, wo Rumi noch nicht verdächtig hat, in den beiden Fällen vorher, deutlich seine Kompetenz gezeigt. Das heißt, wenn er sich jetzt absichtlich zurückhalten würde, wo er jetzt plötzlich verdächtig ihr gegenüber geworden ist, würde er sich ja damit gegenüber Rumi verraten, dass er irgendwas sie verdächtigt, weil vorher in den beiden Fällen hatte er die Fälle ja einfach so gelöst. Sie hat ihn zwar auch ein bisschen angeleitet, aber er war ja super kompetent. Und wenn er jetzt auf inkompetent plötzlich wieder tun würde, das würde ihr doch bestimmt auffallen. Die Detective Boys fällt das ja auch ab und zu mal auf, dass Con manchmal auf ein bisschen kindlicher tut. Stimmt. Und ich glaube, er will sich, verm also das kann man vielleicht so erklären. Ich weiß nicht, ob Bush das jetzt speziell bei diesem Fall so im Kopf hatte, aber ich würde mir das so erklären, dass Con einfach nicht sich verdächtig machen will gegenüber Rumi, indem er jetzt absichtlich an Kompetenz zurückschaltet. Und ich finde es komisch, dass Rumi so schlau ist, also so extrem schlau, weil im ersten Fall und auch in diesem dritten Fall löst er den Fall vor Conan und auch vor Kuro da. Weil man muss dazu sagen, in der Szene, wo sie diese Wippe zeigt, Con ist erstaunt und findet es raus. Und Kuroda im selben Moment aber auch. Der sieht das auch mit dem Waage und findet den Fall auch raus. Also kommt auch sofort auf die Lösung. Das heißt, auch Kuroda will Rumi hier quasi Rumi mit dieser Aktion so ein bisschen angehen. Sie geht ihn ja ziemlich aggressiv an in diesem ganzen Fall, nachdem sie den frühen Schock Ja. überwunden hat. Was ich auch sehr toll finde, wie den Rest dieser Folge, also dieser Folgen, weil wie Rumi mit Kuroda umgeht und allgemein die beiden, das ist schon ziemlich geil. Und ich mag auch Yuminaga. Und der Fall an sich, ja, das ist so ein Trick oder sein Umstand, wo es sehr, wo so ein bisschen komisch wird, wo man so ein bisschen, ja, das ist eher so Anime-Logik, wie das alles funktionieren kann. Ja. Deswegen, also ich fand die Folgen sehr gut und ich würde da 4 von 5 durchgeschnittene Ayumi-Kehlen, die nicht durchgeschnitten sind, würde ich da Boah, geben. das war was Brutales. Ich selber muss sagen, mich hat eben durch so viele Anspielungen und Hinweise, also dieses Hin und Her zwischen Rumi und Kuroda, die Verdächtigung von Ai, was weiß ich nicht, mich hat alles. Also meine Gedanken haben sich immer mehr an dieser Rahmenhandlung halt aufgehalten und ich habe dadurch beim Gucken halt den Fall für total uninteressant empfunden. Ich würde jetzt auch sagen, es war nicht der beste Fall, zumal halt dieser Mord, ja nicht ganz spontan, also der Täter hatte natürlich schon einen Hass auf das Opfer, aber ist einfach spontan in dieses Zelt gegangen, hat gesehen, ach, guck mal, hier liegen Dinge, die kann ich gebrauchen, und hat das Ganze dann aufgebaut, während das Opfer geschlafen hat. Und da dachte ich mir schon so, also dafür, dass der komplette Tathergang halt nicht geplant war, schon schwierig. Also hätte schon besser sein können, der Fall an sich. Deshalb würde ich für die Gesamtfolge insgesamt, weil ich es cool fand, dass super viele Anspielungen auf die Rahmenhandlung drin waren, nicht wie öfter mal immer nur Anfang oder Ende der Folge, würde ich auch 4 von 5 Campingzelten verleihen. Ja, da schließe ich mich euch komplett an. Also bei mir war es dann auch so, dass die mysteriösen Verstrickungen der Charaktere mit Kuroda, Rumi und ja, den beiden im Prinzip waren, die beiden waren es ja, das hat mich in dem Fall mehr interessiert als der Fall an sich, weil ich den auch nicht so ganz nachvollziehbar fand, also diese Konstruktion und sowas. Ja, war ein bisschen schwerer nachzuvollziehen, sag ich mal, aber wie gesagt, trotzdem interessanter Aspekt, dass halt Yuminaga mit dabei war. Sehr schön dann in dem Moment, wo er gerufen wurde von Kuroda quasi, wo er dann sagte, ja, ich war mir nicht sicher, ob ich dich oder Megure anrufen soll, weil irgendwie beides hier zusammenkommt und ja, war dann ganz schön und ja, dann eben auch die Szene am Ende mit Rumi, wie sie da komplett psychomäßig da den Täter stellt und das war also wirklich ja mit so das Haupthighlight und ja, dann eben diese ganzen offenen Fragen, die aufgeworfen werden, ob Kuroda oder Rumi einer von beiden rum ist oder ob vielleicht Rumi doch irgendwie unter Kuroda irgendwie arbeitet als Geheimeinheit. Alles ist irgendwie möglich. Und dann, ja, dieses Verhalten von Rumi, was wir ja vorhin ausgiebig schon diskutiert haben mit dem angeblich blinden Auge oder so. Also es sind sehr viele Fragen, die hier aufgeworfen werden. Und es ist unheimlich spannend. Und ja, wie gesagt, ich schließe mich euch an. Ich vergebe hier auch 4 von 5. Was hatten wir noch nicht? 4 von 5. Currytöpfen. Ja, nehmen wir mal Curry. Obwohl das ist eigentlich Subarus Teil, aber der war nicht mit dabei. Aber egal, auf jeden Fall 4 von 5. Also absolut empfehlenswert, die Umsetzungen des Mangas hier zu sehen. Also ja, sehr mysteriös, sehr spannend und ich freue mich darauf, wenn es dann weitergeht und die ganzen Sachen irgendwie irgendwann mal aufgelöst werden. Also auf jeden Fall weitergucken, den Anime. Weitergucken ist ein gutes Stichwort, denn wir haben jetzt, nachdem wir doch eine ganze Weile lang diskutiert haben, ich war ja besorgt, dass wir eine etwas kürzere Folge heute machen müssen, aber das Q&A und die Folgen haben sich doch ergiebiger erwiesen als gedacht. Das finde ich schön. Schöne Diskussion bisher. Aber dann kommen wir jetzt noch kurz zu den Folgen im September 2018. Gestern bereits gelaufen ist am 1. September die Folge 911, das Anliegen von Kommissar Mercure. Und das ist ein Filler und das werde ich jetzt noch öfter sagen, beziehungsweise jetzt für alle sagen, denn alle Folgen, alle fünf Folgen, wir haben wieder einen Monat mit fünf Samstagen und alle Folgen sind Filler. Danach 912, die Detective Boys wurden Models. 913 und 14, Con wurde entführt oder Con wurde weggeführt oder weggenommen, Teil 1 und 2. Und 915, die Oberschülerdetektivin Sonoko Suzuki. Ach, ja. Die darf auch mal wieder was machen. Richtig. Nachdem sie jetzt im aktuellen Kapitel im Detective Con Weekly, obwohl es ein Kid-Fall ist, mit Jurikichi Suzuki, kein Auftritt von Sonoko. Da waren ihre Fans ganz traurig. Ja, und die Fälle diese Woche, ich hatte das auch in dem Artikel geschrieben, die Titel sind alle, haben zwar alle irgendeinen Namen drin, den wir kennen, aber irgendwie sagen einem diese Titel überhaupt nichts. Und die Oberschülerdetektivin Sonoko ist fast 1:1 der Titel von der 8. OVA. Das Fallbuch der Oberschülerdetektivin Sonoko Suzuki. Ja, wir müssen die Pausen von Gosho Oyama ausgleichen, auch wenn er jetzt gerade wieder aktuell dabei ist. Deswegen ganz viele Filler jetzt aktuell. Gewisse Inhalte, also Leute haben ja schon spekuliert, wann 2019 die Umsetzung von Kapitel 1000 kommt im Anime. Herbst 2019 aktuell. Ist nicht mehr ausgeschlossen. Naja. Da sprechen wir aber nächsten Monat drüber, denn das war es auch schon wieder mit dem News-Podcast für diesen Monat. Wie gesagt, wir haben das meiste, wir haben viel gemacht aus diesen wenigen Themen, aber davon muss man sich ja auch mal Zeit nehmen. Ich verweise noch auf unsere Internetpräsenzen connews.org, conforum.org, conwiki.org. Auf Twitter und Facebook sind wir zu finden, facebook.com/connews, twitter.com/connews, youtube.com/connews. Wir sind zu finden im iTunes Store. Wenn ihr Band 94 kaufen wollt oder die DVD-Boxen und uns ein kleines bisschen was Gutes tun wollt, dann bestellt diese Sachen doch über unseren Amazon-Affiliate-Link, was euch keine Mehrkosten verursacht, uns dafür aber einen kleinen Betrag zur Verfügung stellt für unsere verschiedenen Serverkosten alles. Und wenn ihr einer von diesen hippen neuen Leuten seid, die Foren irgendwie veraltet finden und lieber auf Discord sind, damit können wir auch dienen, wenn ihr einfach geht auf connews.org/Discord, dann könnt ihr da unserem Discord beitreten und mit uns chatten, mit uns allen und mit ganz vielen anderen Usern. Und das war's, wie gesagt, mit dem Connencast. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Macht's gut und schaut fleißig oben rechts in den Newsblog neue Folgen. Thank you.